Erster Melchisedek war König von Salem und Priester vom höchsten Gott. Er traf Abraham, als dieser von einem Kampf mit Königen zurückkam und segnete ihn. Zweiter Abraham gab Melchisedek den zehnten Teil von allem. Sein Name bedeutet König, der richtig handelt. Er war auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Dritter Melchisedek hatte keinen Vater und keine Mutter. Seine Familie ist nicht aufgeschrieben. Sein Leben hatte keinen Anfang und kein Ende. Er ist wie der Sohn Gottes und bleibt für immer Priester. Vierter, seht, wie wichtig dieser Mann war. Sogar Abraham, der Stammvater, gab ihm den zehnten Teil seiner Ernte. Fünfter, die Priester aus dem Stamm Levi bekommen den zehnten vom Volk. Das ist ein Gebot im Gesetz. Sie bekommen den zehnten von ihren Brüdern, die auch von Abraham abstammen. Sechster, Melchisedek kam nicht aus der Familie der Leviten. Er nahm den zehnten von Abraham. Er segnete Abraham, der die Versprechen Gottes hatte. Siebter, es ist ganz klar, der Kleinere wird immer vom Größeren gesegnet. Achter, hier nehmen Menschen den Zehnten, die sterben werden. Dort nahm ihn einer, von dem gesagt wird, dass er lebt. Neunter, man kann sagen, durch Abraham gab auch Levi den Zehnten. Levi war ja noch nicht geboren. Zehnter, denn Levi war noch nicht geboren, als Abraham Melchisedek traf. Er war noch in seinem Vorfahren Abraham. Elfter, wenn der Priesterdienst der Leviten alles ganz gut gemacht hätte, warum brauchte man dann einen anderen Priester? Dieser Priester sollte wie Melchisedek sein und nicht wie Aaron. Das Gesetz für das Volk kam von diesem Priesterdienst. Zwölfter, wenn der Priesterdienst wechselt, muss sich auch das Gesetz ändern. Dreizehnter, der Mann, von dem wir sprechen, kam aus einem anderen Stamm. Aus diesem Stamm diente niemand am Altar. 14. Man weiß schon lange, dass Jesus aus dem Stamm Juda kommt. Mose hat nichts über Priester aus diesem Stamm gesagt. 15. Es wird noch klarer, wenn ein Priester wie Melchisedek eingesetzt wird. 16. Dieser Priester wird nicht durch menschliche Regeln eingesetzt. Er wird durch die Kraft eines Lebens eingesetzt, das nicht endet. 17. Denn es steht geschrieben, du bist Priester für immer, so wie Melchisedek. 18. Denn ein altes Gebot wird weggenommen, weil es schwach und nicht nützlich war. 19. Das Gesetz hat nichts ganz gut gemacht. Aber jetzt gibt es eine bessere Hoffnung. Durch diese Hoffnung können wir zu Gott kommen. 20. Jesus wurde Priester mit einem feierlichen Versprechen. Die anderen Priester wurden ohne ein solches Versprechen Priester. 21. Gott hat zu Jesus gesagt und geschworen, es wird mir nicht leid tun. Du bist Priester für immer. 22. Darum ist Jesus auch der Bürger für eine bessere Vereinbarung mit Gott. 23. Es gab viele Priester im alten Dienst. Sie konnten nicht bleiben, weil sie starben. 24. Aber Jesus ist der einzige Priester, der für immer bleibt. Darum hat er einen Priesterdienst, der nicht endet. 25. Darum kann Jesus die Menschen für immer retten. Sie kommen durch ihn zu Gott. Er lebt immer, um für sie zu sprechen. 26. Wir brauchten einen solchen obersten Priester. Er ist heilig, rein und ohne Fehler. Er ist anders als Sünder und ist über den Himmeln. 27. Er muss nicht jeden Tag opfern, wie die anderen obersten Priester. Sie opferten zuerst für ihre eigenen Sünden. Dann opferten sie für die Sünden des Volkes. Jesus hat das nur einmal gemacht. Er gab sich selbst als Opfer. 28. Das Gesetz macht Menschen zu obersten Priestern, die schwach sind. Aber Gottes feierliches Versprechen kam nach dem Gesetz. Es macht einen Sohn zum Priester, der für immer vollkommen ist.